Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 2. Teil. Sommer 1929. Der Bürgermeister der pommerschen Stadt Altholm, Gareis, hat heute Vormittag noblen Besuch. 2 Staatssekretäre der Landesregierung Stolpe. Obwohl sie nur ihr Erscheinen ankündigten, hat Gareis den Grund gewittert und sich in Kampfbereitschaft versetzt. Und seine Statur wird mitspielen. Das ist erprobt, das kann er, der bullige Gareis. Aber meine sehr verehrten Herren aus Stolpe, ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Warum in aller Welt soll ich diese Bauernkundgebung verbieten? Herr Bürgermeister, wir tragen hier die Meinung des Herrn Regierungspräsidenten vor. Des Herrn Regierungspräsidenten, die auch unsere ist. Natürlich auch unsere. Der Herr Präsident wörtlich. Die Bewegung Bauernschaft ist gefährlicher als KPD und NSAP zusammen. Und NSAP zusammen, was wohl spätestens der Bombenanschlag auf den Präsidenten bewiesen hat. Korrekt. Korrekt. Nanu. Bewiesen? Wieso denn? Von tätlichen Angriffen der Bauern ist mir nichts bekannt. Und diese Ochsenpfändung da in Gramzow? Da in Gramzow. Außer den Ochsen ist keinem mein Haar gekrümmt worden. Nein, nein, nein, meine Herren, ich denke nicht daran, diese Kundgebung zu verbieten. Aber Herr Gareis! Herr Gareis... Ihre Empfehlung, in Altholm massiert Polizei zusammenzuziehen, habe ich zur Kenntnis genommen, werde sie aber nicht befolgen. Tja. Ich habe in Altholm schon x Kundgebungen genehmigt und Schupo war nur dort, wo sie hingehört, in ihre Reviere und an Kreuzungen und immer ist alles friedlich abgegangen. Unbemerkt hat Gareis einen Klingelknopf unter seinem Schreibtisch gedrückt. Signal für das Faktotum Pikbusch, der nebenan gelauert hat und nun hereinstürzt. Herr Bürgermeister, ob Sie kurz abkommen können? Es ist dringend wichtig. Hören, meine Herren, Sie entschuldigen mich einen Moment. Erörtern Sie bitte mit Polizeioberinspektor Ferksen weiter die Lage. Der bullige Gareis stürmt hinaus und draußen auf dem Flur zündet er sich genussvoll eine Zigarre an. Die Affen, denkt er. Wegen eines Knallfroschs die Hosen voll. Keine blasse Ahnung vom Volk, diese Schwachköpfe. Herr Bürgermeister? Na, junge Frau, wollen Sie zu mir? Ja, Herr Bürgermeister. Sie haben doch meinen Mann verhaften lassen, gestern. Was? Ihren Mann? Wer ist denn das? Max Tredup. Ich bin seine Frau. Tredup. Na ja, dann kommen Sie mal rein. Er öffnet die Tür zu seinem Dienstzimmer. Und die junge, verhärmte Frau hat noch gar nicht weiter erzählt. Da ist ihm eingefallen, wer Tredup ist. Abgesehen davon, dass er mit der Verhaftung nichts zu tun hat, kann das unmöglich wegen der verkauften Fotos von der Gramzower Ochsenpfändung geschehen sein. Da muss was anderes dahinter stecken. Was der inhaftierte Tredup nicht weiß, kann Gareis auch nicht wissen. Hier hat eine Intrige funktioniert. Tredup soll die Bombe gezündet haben, die dem Regierungspräsidenten Temborius ins Nest gelegt wurde. Ein Ablenkungsmanöver, ausgeheckt von ein paar militanten Staatsgegnern, um den wahren Bombenwerfer in ihrer Mitte zu schützen. Ihr Georg Henning soll am kommenden Montag mit seiner selbstgebastelten, trutzigen Bauernfahne in Altholm einziehen. Aber Henning ist der Kripo des Anschlags dringend verdächtig, ihm droht Verhaftung. Nun sitzt ein anderer für ihn ein, dessen Frau sich am Taschentuch festhält und tapfer das Weinen unterdrückt. Sie werden ihn besuchen, Herr Bürgermeister. Ist versprochen, Frau Tredup. Ja. Na, Jetzt muss es Ihnen doch aber besser gehen, wo die 1.000 Mark für die Bilder bekommen hat. 1.000 Mark? Mhm. Mein Max?